Also erstmal entschuldigen Sie die Verspätung, wir hatten ein kleines technisches Problem. Das hat sich hier so ein bisschen akkumuliert. Jetzt haben wir auch die Zitate, die Frigga gleich verwenden wird in ihrem Vortrag. Und dann dazu möchte ich die Referentin kurz vorstellen, Frigga Haug, die heute referiert auf Einladung des Marx-Lese-Kreises an der RWTH Aachen, des Rosa-Luxemburg-Clubs in der Region Aachen und der Linksfraktion der Neuen im Rat der Stadt Aachen. Ist eigentlich eine Premiere, weil die Fraktion noch gar nicht richtig konstituiert ist. Trotzdem macht sie jetzt diese Veranstaltung schon mit. Wie viele sind das? Es sind drei. Ein Mann, zwei Frauen. Sehr gut. Ja. Und sie referiert heute auf unsere Einladung zum Thema Geschlechterverhältnisse in der Krise. Ich denke, zum Thema muss ich nicht groß was Erläuterndes sagen. Darauf wird Frigga selbst eingehen. Kurz zur Person. Frigga Haug ist vielen sicherlich bekannt als Mitherausgeberin der Zeitschrift Das Argument, als Mitherausgeberin des historisch-kritischen Wörterbuchs des Marxismus und als Herausgeberin des historisch-kritischen Wörterbuchs des Feminismus, Autorin und Herausgeberin zahlreicher Schriften, selbstständiger Schriften, Sammelbände, so viele, dass ich sie gar nicht aufzählen kann. Wen es interessiert, ich kann das nur allen nahelegen und nachdrücklich empfehlen, die oder der sollte gleich beim Büchertisch, wo der Kollege Richard Gebhardt sitzt, die Gelegenheit wahrnehmen, zu einem günstigeren Preis als an der Ladentheke einige Schriften von Frigga Haug und aus dem Argumentbereich zu erwerben. Ja, und ich denke, viel mehr möchte ich dazu auch jetzt nicht ausführen und wünsche uns allen einen spannenden, interessanten Vortrag und im Anschluss eine ebenso spannende Diskussion. Dankeschön, ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Schade, dass Sie nicht näher an mir ransitzen, denn ich habe gedacht, dass wir etwas wie eine Beratung machen über ein Thema, was sehr schwierig ist, wie alle Themen, die Alban mir gibt. Die haben immer ein neues Element, was ich noch nicht beherrsche. Und dazu wollte ich einige... Ihr kommt mir. Prima. Ich wollte einige Punkte zusammentragen, über die wir dann gemeinsam, hoffe ich, beraten können. Ich wollte ein wenig über die herumliegenden Fragen zu diesem Thema, die auf der Straße herumliegenden Fragen, nachdenken. Dann einiges über den Stammtisch dazu und über die feministischen Theorien dazu sprechen und das Uneingelöste darin etwas herausarbeiten. Und dann wollte ich Informationen über meine bisherige Arbeit in dem Feld, nämlich Geschlechterverhältnisse sind Produktionsverhältnisse, und die vier in einem Perspektive als realpolitische Vision knapp vorstellen, damit wir dann gemeinsam diskutieren können, wie jetzt daraus eine Politik gewinnen, die in der Krise irgendwie tauglich ist. Marx hat im Manifest gesagt, wodurch überwindet die Bourgeoisie die Krisen? Antwort: dadurch, dass sie allseitigere und gewaltigere Krisen vorbereitet und die Mittel, den Krisen vorzubeugen, vermindert. Die Krise ist in jedem Fall eine Aufforderung, die Kräfte zur Neuorganisation zusammenzusetzen. Für jede Befreiungstheorie ist der Begriff Krise ganz elementar, denn Krise setzt auf Wendungen, Veränderung, die allesamt ja auch als Krise gedacht werden müssen. Krise ist also eine Form, in der die Widersprüche das Alte zersetzen und neue Momente möglich werden, in der soziale Gegensätze aufgewühlt werden und neue Blöcke gebildet, die danach wieder zerfallen. Und was hat das alles mit Geschlechterverhältnissen zu tun? Bis jetzt war es allgemein und neutral formuliert. Ich spreche jetzt in knappen Thesen, weil es zu viel ist und hoffe, dass niemand mir verübelt, dass die Sätze nicht so richtig schön aneinander gegliedert sind. Zunächst mal die gewöhnlichen Fragen im gegenwärtigen Diskurs feministischer Verarbeitung der Krise ist die, wie sind Frauen durch die Krise betroffen? Erste Behauptung von mir, diese Frage führt in eine Sackgasse, in zusätzlich verwirrender Weise. Denn was hätten wir davon an Handlungsfähigkeit, wenn wir wüssten, mehr Frauen sind von Arbeitslosigkeit betroffen, mehr von Armut, mehr von unbezahlter Überarbeit, mehr von Selbstmord und Zweifel? Was brächte das für eine Politik? Wir gewinnen eine einverständige Distanziertheit und Apathie. Wir hätten den Opferblick wie eh und je, der gewiss nicht zu politischer Handlungsfähigkeit führt. die zusätzliche Verwirrung, die da reinkommt, es stimmt gar nicht. Männer sind mehr betroffen von der Krise als Frauen. Ich habe einige Tabellen studiert, Zahlen aus Österreich, aber inzwischen sagen sie es auch in Deutschland. Mehr Männer werden entlassen, mehr von Arbeitslosigkeit und von Kurzarbeit betroffen und von Werkschließungen und so weiter. Jetzt könnten wir in eine Art Konkurrenz eintreten. Wer sind die größten Opfer, Sie oder wir? Oder wir werden in die Forschungsrichtung entlassen, die jetzt den gängigen Diskurs bildet. Es handelt sich bloß um eine Zeitverschiebung. In Industrienationen oder in Baden-Württemberg, wo Automobilindustrie ist und Maschinenbau, da sind Männer stärker betroffen. Und im Baugewerbe und in den USA sind es gar 82% Männer Stellenstreichungen. In Entwicklungsländern sind Frauen mehr von der Krise betroffen, weil es Auftragsbrüche im Exportsektor gibt, wo die meisten Frauen arbeiten. Also kommt als neueste theoretische Antwort. Ich mache in zwei Wellen die theoretischen Antworten aus dem Feminismus. Gibt einen Zweitrundeneffekt. Ein Zweitrundeneffekt durch das Abspecken des öffentlichen Sektors, Medien und Handel, also frauenintensiven Sektoren, erwartet die ILO allein in diesem Jahr 22 Millionen Jobverluste für Frauen. 22 Millionen. Und was heißt das für uns? Also wir sitzen jetzt in der Zwei-Runden-Theorie. Was tun wir jetzt? Natürlich ist es wichtig, die Informationen zu haben, die aber ja selber eine Geschichte erzählen, in der wir keine Akteure sind oder Akteurinnen, die also nicht zu unserer Handlungsfähigkeit führt. Nehmen wir als Losung oben drüber, wir müssen ja Politik in Kräfteverhältnissen machen. Das heißt, wir müssen studieren, was an Widerstand, an Alternativen, an Antworten von unten geschieht und von oben. Was die Oberen tun, was die Unteren tun und wo wir überhaupt handeln können. Ich mache das jetzt sehr ausschnitthaft. Empfehlenswert wäre die Summe aller Aktionen und Demonstrationen und Streiks und Aufstände und Gewerkschaftshandlungen und autonomen Handlungen und so weiter, sich anzusehen und zu sehen, wo gelingt was und wie könnte man das vertiefen und verallgemeinern und sowas. Das mache ich an dieser Stelle nicht, weil das ist eine Forschungsarbeit für euch alle. Ich beginne mit einem ganz anderen Feld, mit dem Krisenbewusstsein am Stammtisch. Das hat die hintergründige Idee, dass was wir tun können, immer und aller Zeit, wir alle, die wir hier sitzen, ist, wir können an Hegemoniegewinnung arbeiten. Das heißt, die Meinungen der Menschen zu verändern versuchen. Durch Diskussionen mit ihnen, durch Analyse, durch Vorführen, durch sich lustig machen drüber, durch etwas daraus gewinnen. Deswegen beginne ich mit dem Krisenbewusstsein am Stammtisch, also dem allgemeinen Klima, mit der Frage, was eigentlich ist an uneingelösten, im ideologisch verklemmten Alltagsverstand? Ist die Frage verständlich? Das Uneingelöste im ideologischen verklemmten Alltagsverstand. Also ich suche den Stand der alltäglichen Meinungskämpfe. Neben der Zwei-Runden-Theorie gibt es noch den Versuch, dem Staat geschlechtsspezifisches Verhalten, also Diskriminierung von Frauen, vorzuwerfen. Zum Beispiel angesichts der Pleite von Arcandor und der staatlichen Verweigerung, den Konzern wie Opel, den Autoriesen, zu retten, die Handelskette aber nicht, schreibt eine bedeutende Ökonomin über die industriepolitischen Prioritäten. Jetzt das genaue Zeitungsdeutsch, was dann als Basis für die Zwei-Runden-Theorie dient. Die Bundesregierung rettet Opel, Arcandor nicht. Damit gehen vornehmlich Frauenarbeitsplätze verloren. Was sagt dazu der Altersverstand? Es ist klar, dass wir alle sofort empört sind und sagen, dieser Staat hat absoluten Geschlechterbias. Wo Frauen sind, will er nichts tun. Wo Männer sind, tut er alles. Was sagt jetzt dazu der Stammtischverstand? Ich zitiere jetzt, dafür brauchen wir dieses endlos lange, mühsam gesuchte Kabel für das PowerPoint. Ich bringe jetzt 5 Kommentare zu diesem Artikel, der in der Taz stand, Frauenbranchen lässt man sterben, hieß der Artikel. Und jetzt kommen die Leserbriefe. Alle Kommentare, die da drin sind, von denen ich 5 bringe, sind frauenfeindlich, männlich wütend, darin das Uneingelöste, der gesunde Menschenverstand. Sachverstand in der Gestalt des Ressentiments, den ich euch vorführen möchte. Das erste, wenn Frauen 70% aller Niedrigjobs übernehmen, spricht dies nicht gerade für die Bereitschaft, berufliche Verantwortung zu übernehmen, sondern eher für die Möglichkeit, sich den Luxus leisten zu können, etwas für sich hinzuzuverdienen und ansonsten den Partner für sich arbeiten zu lassen. Abgesehen davon übernehmen Männer 70% aller Überstunden und 100% aller lebenszeitverkürzenden Jobs. Ich glaube, das ist nicht besonders schwer zu verstehen. Was ich empfehle, ist, in diesem Konglomerat von Ressentiment und Frauenfeindlichkeit Elemente zu suchen, mit denen man Politik machen könnte. Und das Ganze als Verfahren an euch am Stammtisch immer zu üben. Auf die Geschlechterklage der Frauen arbeitet der Autor zunächst mit der einfachen Umkehrung. Den Männern geht es in Wirklichkeit schlecht. Frauen leben im Luxus. Denn diese Niedriglohnjobs sind auch Jobs, die weniger Zeit und Kraft kosten, also ein längeres Leben ermöglichen. Kann man ja auch in den Statistiken nachlesen. Aber uneingelöst ist darin, das ist eine Auftreffstruktur für die Losung radikale Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit. Weil alles andere ist lebensverkürzend und sonst kräfteverzehrend für Männer. Im Hohn auf die Zuverdienerin, auch ein ideologischer Begriff, steckt noch in verkehrter Borniertheit, dass sie dazu verdient, weil sie den Mann für sich arbeiten lässt, sich ernähren lassen kann, steckt also darin noch die Kritik, dass die Frauen von ihrem Niedriglohn tatsächlich nicht selbstständig leben können. Steckt da drin in verkehrter Form. Es ist also eine Grundlage für jedem, für die Losung, jedem ein Einkommen, das zur selbstständigen Lebensführung ausreicht. Jetzt kommt die zweite. Jeder Frau, ich hoffe, die fallen euch. Jeder Frau steht es frei, im Bergbau oder als Erntehelferin und so weiter zu arbeiten. Ist aber wohl ein bisschen zu schwierig. Gerade bei Karstadt gibt es ja so viele schnippische Verkäuferinnen, denen der Kunde lästig ist, dass da frischer Wind, Insolvenz, Restart ganz gut tut. Und wenn Frauen wirklich weniger verdienen würden, wäre ja jeder Arbeitgeber bekloppt, wenn er auch nur einen einzigen Mann beschäftigen würde. Was könnte man da an Personalkosten sparen? Der unerschütterliche Glaube an die Freiheit des Arbeitsmarkts, sie können ja woanders arbeiten, wenn das ihnen zu wenig ist, ist unterfüttert mit einer dominanten Geringschätzung des weiblichen Geschlechts, es ist ihnen zu schwierig. Die aber ihrem selbstverständlich zu erwartenden Kunde ist Königverhalten nicht nachkommen. Sie sind schnippisch. Sie dienen eben nicht, da muss ein frischer Wind her. Darin der Unglaube an den Strukturen, in denen Niedriglöhne geringer als andere überhaupt vorkommen. Der weiß das offenbar noch nicht. Wie Valentin, Karl Valentin, der hoffentlich bekannt ist, fragt er sich, da müsste ja jeder Unternehmer bekloppt sein, der nicht bloß Frauen anstellt. Könnte er doch Personalkosten sparen? Der Zweifel im Konjunktiv wagt sich noch nicht vor in die Gegend, wo die Industrie in die Billiglohnländer zieht, also tatsächlich nicht bekloppt ist. Uneingelöst oder zu bergen ist darin trotz allem die Auffassung, dass allen Arbeitsplätzen mit angemessener Bezahlung offenstehen sollten, die solches wollen. Es ist also ein Element von Basisgerechtigkeit enthalten. Das Dritte, die Entscheidung. Die Entscheidung über den Kauf eines Autos wird immer häufiger von Frauen getroffen, die zudem das Auto, das der Mann finanziert, eifrig mitnutzt. Das Auto ist also schon lange kein reines Männerspielzeug mehr. Für seinen Kauf jedoch verschulden sich Männer häufiger als Frauen. In Zeiten wie jetzt, da weit mehr Männer als Frauen ihre Arbeit verlieren, ist das ein weit größeres geschlechtsspezifisches Armutsrisiko als die von Ihnen angesprochene Legende von dem ungleichen Einkommen. Ich kommentiere das nicht im Einzelnen, wo das alles unsinnig ist, weil das jeder das sowieso sofort machen kann. Dass Frauen im Übrigen verbessern könnten, wenn sie vermehrt verantwortungsvolle, ungesunde, schmutzige und stressige Männerjobs ausüben würden. Wer bei Karstadt halbtags in der Schuhabteilung arbeitet, muss sich über schlechtere Bezahlung nicht wundern. Der Ernährerlohn wird in eins Grundlage der Argumentation, er finanziert das Auto und bestritten. Sie nutzt es eifrig, ohne es zu verdienen. Als Ernährer verschuldet er sich. Jetzt prüft der Autor die herumliegenden Argumente, misst sie sich an, Auto ist kein Männerspielzeug mehr. Also sollen Frauen mehr verdienen? Frauen haben ein Armutsrisiko? Fragezeichen. Umgekehrt. Wegen der Verschuldung haben es Männer. Und das ungleiche Einkommen ist ohnehin bloß eine Legende. Frauen sollten Männerarbeit machen. In Zeit und Schwierigkeit. Dann hätten sie das Einkommen und müssten nicht Männer zum Autokauf und Verschuldung verführen. Beziehungsweise es sogar selbst mit seinem Geld tun. Selbst in diesem Ressentiment aus Unkenntnis, Kinderglauben und Frauenverachtung steckt noch die Perspektive, jedem nach seiner Leistung, jedem nach seinen Bedürfnissen, jedem nach seinen Fähigkeiten, aus der Kritik des Gotha-Programms, freilich ohne die dazu nötigen Bedingungen auch nur zu erahnen. Und doch auch Kritik an schlechter Arbeit, freilich als wäre sie naturgemäß da. Jetzt kommt viertens, Alcando, beschäftigt also mehrheitlich Frauen, der Autor wusste das noch nicht, das konnte nicht gut gehen. Frauen gehören an den Herd, nach Hause, wo sie ihre Mutterinstinkte in einem von Männern geschaffenen, geschützten Raum ausleben können, Rahmen ausleben können und in ihrer natürlichen Rolle ihre Erfüllung finden. Germanistik und Kunsthistoriker, Studenten, weibliche vor allem, gibt es mittlerweile genug. Die lassen sich auch nicht exportieren. Jetzt müssen die durch staatliche Transferleistungen versorgt werden, ohne dass sie einen wesentlichen Beitrag zum Wohlstand leisten. Das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Zurück zur alten Ordnung, in der ein Volkswir zu sprechen möglich ist. Es mischt sich darein die Hoffnung, es könne wieder werden wie früher, mit der weiteren Hoffnung, in der Berufstätigkeit der Frauen den Schlüssel zur Krise zu finden. Sie haben also die Hoffnung, sie finden den Schlüssel zur Krise, das ist die Berufstätigkeit der Frauen. Und in der einfachen Umkehr, es könne alles wieder an seinen rechten Platz. Dabei werden äußerst effektive Prekarisierung durch Themenwechsel vorgenommen. Es sind gar nicht die Alcandor-Frauen, die uns jetzt auf der Tasche liegen, sondern Kunststudentinnen. Sie leben vom Steuergeld, sie müssen ernährt werden vom Staat, statt Kapital zu ernähren, also selbst Exportgut zu sein. Und doch steckt in alledem noch die Hoffnung auf das gute Gemeinwesen, in dem er Heimat hat, nur dass sie auf Kosten der Frauen gehen soll. Der letzte, der Feminismus. Der Feminismus ist ein Furz, der sich allzu langsam verzieht. Außer ein nervendem Gejammerer ist da gar nichts. Frauen haben versagt. Schluss mit der außerhäuslichen Versorgung. Sie haben es so gewollt und versagt. Jetzt müssen sie eben die Härte, die ich dem schwachen Geschlecht ja gar nicht zumuten wollte, selbst ertragen. Das Leben scheint eine Art Kampfarena, in der auftreten kann, wer will, aber die Schwachen untergehen, nur die Starken sich durchbeißen können. Das schwache Geschlecht sollte im Schutze von Heim und Herd bleiben. Männer gehen ins feindliche Leben, Frauen sollen im Haus bleiben oder aber selbst die Suppe auslöffeln, die ihnen die Feministinnen eingebrockt haben. In dieser längst überwunden geglaubten Redeweise hält sich der Schutzgedanke zusammen mit der Arbeitsteilung zwischen Ernährer und Hausfrau hartnäckig. Und man sieht jetzt auch, wie er den möglichen Protest gegen die Herden der profitregierten Marktwirtschaft ablenkt, in Ernährerstolz und Schutzmantel auf der einen Seite und jeder an seinem Platz, Frauen in die Küche auf der anderen. Es ist ganz offenbar eine Anordnung, die soziale Ruhe auch bei Krisen stabilisieren kann. Politisch lässt sich lernen, dass dieser Trennungszusammenhang von Küche und Staat zu den unbedingten Eingriffspunkten linker Politik in der Krise der Geschlechterverhältnisse gehört. So, nun darfst du das mühsam eroberte Fernsehen ausmachen. Danke, Alban. Jetzt komme ich zu dem vom Männerstammtisch, kurz zu den Antworten aus den feministischen Theorien. Es hat mich viel Zeit gekostet, das alles zu lesen. Nun zwinge ich es euch auf. Neben den stets notwendig wiederholten Versicherungen, die allgemein bekannt sind, dass die Krise eine Überakkumulationskrise von Kapital ist, dazu auch eine von Waren und einigen Versuchen, mit psychologischen Kategorien heranzugehen, wie Managergier und Ähnliches, gibt es eine Menge Ansätze, die überhaupt Geschlechterverhältnisse hineinarbeiten wollen. Wir hatten schon die Zwei-Runden-Theorie mit erst die Hartindustrie und dann die weichen Handelsketten. Erst die Männerarbeitsplätze, dann die Frauenarbeitsplätze. Wir haben die Theorie, dass die Frauen die größeren Opfer sind, die da reingehen. Die weiblichen Arbeitsplätze werden nicht geschützt. Etwa die bekannte Diane Elson ist dieser Auffassung. Der Staat hat also einen Geschlechterbias. Auch die Öffnung auf schwer absehbare Folgen werden gestreift, wie schlechte Ernährung, Schulversagen, Gewalt, früher Tod als Folgen der Krise und dann Aufgaben von Frauen. Daneben das Bedenken, es werde jetzt Gleichstellungspolitik eingeschränkt, weil wir dafür jetzt keine Zeit und kein Geld haben. Und allgemein ein neuer Begriff, halb englisch wieder, was ihn zugleich global macht wie stumpf, weil nicht mehr in den Alltag eingreifend, nämlich tiefe Emotionen, verbunden etwa mit Heimat und sowas, ins Flachland emotionsloser Ferne rückt. Wir brauchen ein Care New Deal. Das muss ich nicht übersetzen, das ist allen klar, was das meinen muss. Was das meinen muss, wird dann wenig ausgeführt. Dazu gewinnt eine Art Hoffnungsdiskurs an Boden, dass überhaupt die Krise vielleicht Männern in die Schuhe geschoben werden kann. Dann könnte doch die Lösung leichter erreichbar sein. Wir können die Männer umerziehen, wir können sie entsorgen und wir können irgendetwas tun jedenfalls. Der erste Schritt, schreibt eine Autorin, zu einer gerechteren, ökologisch vertretbaren Welt ist die Abschaffung der männlichen Herrschaft. Hier sehe ich mich, das ist jetzt alles Zitat, vor allem in der Position der Vermittlerin von Wissen, um Frauen wachzurütteln und zu informieren und im Verknüpfen von Netzwerken, die helfen, die weltweiten männlichen Machtstrukturen auszuhebeln. Oder eine andere. Finanzen und Wirtschaft darf nicht das Spielfeld der Männer bleiben. Und in alledem die Angst zu denken, dass es so, wie es geht, nicht geht, ist so enorm, dass die Neigung daraus folgt, einfach nicht über Kapitalismus zu sprechen. Dieser ist es, der nicht geht. Und also spricht man lieber nicht für ihn, weil es wirklich Angst ist, es könnte wahr sein, dass es so, wie es ist, nicht geht. Sondern stattdessen über böse Männer. Jetzt gebe ich euch ein paar lustige Zitate, zum Beispiel die Fantasie anregen. Machos, Zocker, Brandstifter. Oder eine Autorin, die sonst ganz aufrecht ist, Christa Wichterich, gibt eine Menge zündende Begriffe, mit denen man so spielen kann. Zum Beispiel, der Crash ist männergemacht im Casino und wegen ihres hohen Testosteronspiegels. Oder Knaller, um gehört zu werden oder schneller Applaus zu bekommen, Boni, geile Ackermänner und selbstverliebte Macher-Machos. All diese Sachen rücken die Krise zwischen Biologie und Psychologie und irgendwie werden wir nicht richtig glücklich darin. Man muss entschuldigend dazu sagen oder verbessernd dazu sagen, dass Christa Wichterich dieses, was ein ganzer Aufsatz ist, in einem Interview im Standard in Österreich als nicht sehr weiterführend zurückgenommen hat. Im Ganzen kann man sagen, in all diesen Diskursen steckt überall der Opferdiskurs. Das führt dazu, dass die Phänomene gesammelt werden und man dann leider nicht weiter weiß. Die Phänomene sind wahrscheinlich auch allgemein bekannt und ich weiß nicht, was Sie machen, wenn Sie diese Artikel lesen, wo immer dasselbe drin steht. Zum Beispiel, es gibt doch seit 170 Jahren eine Frauenbenachteiligung auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt ebenso seit 170 Jahren Versuche, diesen selben neu zu organisieren, aber immer werden niedrig bezahlte, flexible Arbeitsplätze an Frauen und jetzt dann Migrantinnen vergeben am unteren Ende der Wertschöpfungskette. Immer mehr Ressourcen, Menschen, Lebensbereiche werden in Ware umgebaut. Das folgt der Logik, Frauenbenachteiligung ist fundamental und wachsend und unsichtbar darin das Polster der Sorgearbeit und der regenerativen Naturkräfte. Dadurch kommt heraus attraktiv und billig. Das ist die Losung von Tengelmann. Die tritt jetzt in der feministischen Theoriebildung wieder auf, mit der Behauptung, Frauen schultern überproportional viel der Kosten. 60% der Working Poor sind Frauen, weil frauentypische Arbeit auf dem Markt nichts wert ist. Dazu der Küchenjob und die Versorgung von Kindern schwerer als alle anderen Arbeiten. Es liest sich wie eine Sammlung von allem Schlechten, ohne jeden Widerspruch. Da wir aber in Widersprüchen Politik machen, sind wir ziemlich aufgeschmissen, wenn wir fortfahren, diese Phänomene, die durchaus auch richtig sind, einfach bloß zu sammeln. Bei Wichterich folgt der Aufruf, wir müssen das Ganze in den Blick nehmen. Das heißt, Produktion und Reproduktion zusammendenken. Das Ganze der Krise heißt, Reproduktion und Versorgungskrise auch. Die Reizworte werden auf eine Kette gezogen. Armut, Hunger, Energie und Klima. Und es fehlt die Begründung, die es jetzt zum Handeln braucht. Dafür wird uns ein neuer Begriff angeboten. Mal sehen, ob Sie den auch schon kennen. Frauen, der Schule machen soll. Ich habe den jetzt hintereinander in 7 Texten gesehen. Frauen sind die sozialen Airbags. Das aus dem Auto, ne? Airbags, die durch Mehrarbeit im Haushalt die Lohnkürzungen auffangen. Sie haben 2 Minijobs, ehrenamtliche Arbeit und Selbsthilfe, die federn fehlende öffentliche Leistung ab. Wie gewinnt man aus dieser Art von, es ist nicht eigentlich Theoriebildung, das ist Phänomenesammlung, Energie nach vorn. Von der Leyen hat gesagt, in der Krise hat die Familie als Bedarfsgemeinschaft Konjunktur. Das ist ungefähr auf der ähnlichen Ebene. Aber was sagen wir genau dazu, wenn wir nun den schwarzen Peter als Frauen allseitig bekommen haben? Alle Fragen, die auftauchen, noch nicht einmal gestellt, sind immer schon beantwortet in der Empörungsgeste aus Leid. In Thesen wie der Staat verschenkt Milliarden an Brandstifter und Zockerbanken. Er verteilt die Risiken und Verluste von oben nach unten. Er muss vom spekulativen Kopf auf die versorgenden Füße gestellt werden. Dazu gehört dann, das ist etwas konkreter, der Protektionismus der Ernährung, soziale Sicherheit und öffentliche Güter sollen geschützt werden. Wenn man das aneinanderreiht, dann die einzelnen Elemente, wird man gleich sehen, da fehlt ganz viel. Zum Beispiel die Elemente, die genannt werden, sind Nahrungsmittel, Rentenbildung und Bahn. Was fehlt, ist zum Beispiel Wasser und Gesundheit, Lebensglück und Politik. Kurz, der Schnitt muss anders gemacht werden als bloß eine Umverteilung und Umbewertung von Sorge und Produktionsarbeit vorzuschlagen. Ich nenne das jetzt für euch die 2-in-1-Logik. Müsste durchbrochen werden. Rosa Luxemburg hat emphatisch gefordert, Politik nie unter dem Stand der Kräfteverhältnisse zu machen. Solches Denken bringt eine Verschiebung in unsere Ausgangsfrage. Sie muss nicht hauptsächlich fragen, wie Frauen von der Krise betroffen sind, sie also schwach und als Opfer wahrnehmen, sondern wie werden Geschlechterverhältnisse in der Krise verändert und wie ändert das unsere Eingriffsmöglichkeiten? Unter Krise verstehen wir jetzt jene Zwischenzeit, in der die alte Weise zu produzieren und Profite zu machen, zu leben, nicht mehr geht, ohne dass schon eine neue Produktions- und Regulations- und Lebensweise gefunden wäre. Und was verstehen wir in dem Fall unter Geschlechterverhältnissen? Jetzt kommt der kurze versprochene Exkurs. Zu Geschlechterverhältnissen sind Produktionsverhältnisse sehr zusammengeballt in der Hoffnung, dass Sie den einfach nachlesen, wenn das unverständlich wird. Es steht als Fundierung in dem Buch Die 4-in-1-Perspektive. Nach langer Arbeit, wirklich ganz lang, geradezu Jahrzehnte, um die Frage, wieso ist eigentlich Frauenunterdrückung so nachhaltig durch die Formationsweisen. Es ist ja nicht nur der Kapitalismus, sondern viel älter. Und es bleibt und bleibt und bleibt. Und was immer wir nach vorn tun, es bleibt. Wieso ist das so? Kam ich irgendwann zur Einsicht, dass wir uns die Fragen falsch oder unzureichend gestellt haben. Dagegen dann langwierig die These ausgearbeitet, Geschlechterverhältnisse. Es geht nicht um Frauenunterdrückung, sondern es geht um die Frage der Geschlechterverhältnisse. Sie sind selber Produktionsverhältnisse. Das soll heißen, sie sind nicht zu begreifen, wenn wir bloß an Beziehungen zwischen Männern und Frauen denken. Also Männererziehung ist nicht ausreichend, anders als bei den Boni geilen Ackermännern. Auch weil wir selber beteiligt sind. Wir sind nicht bloß Opfer, sondern als Opfer sind wir Täterinnen. Die Lösung muss verschiedene Produktionsweisen überdauern. Es darf nicht bloß um den Kapitalismus gehen, weil die Frauenunterdrückung älter ist. es muss in Kultur, Ideologie und Moral und so weiter verankert sein, sonst kann man die Hartnäckigkeit, wie es sich reproduziert, nicht erklären. Es muss die Konstruktion von Männern und Frauen, was also Frau und Mann ist, das nenne ich jetzt den antimetaphysischen Schub aus der feministischen Theorie, aufnehmen. Und es muss uns als Akteurinnen einbeziehen. Es muss die Politik in den und um die herrschaftssichernden Institutionen aufnehmen, muss also herrschaftskritisch sein, den Herrschaftscharakter der Trennung von Ökonomie und Politik öffentlich und privat aufnehmen und das Dilemma um die Hausarbeit aufarbeiten. Ich rechne jetzt einfach damit, dass viele im Raum sind, die das Dilemma um die Hausarbeit noch erinnern. Wenn nein, im historisch-kritischen Wörterbuch des Feminismus gibt es einen wunderbaren Artikel dazu. Gibt es das auch hier? Nein, ist nicht dabei. Wie schade. Man kann das bestellen, auf dem Zettel. Die umfassende These ist, zwei einander überlagernde Herrschaftsarten bestimmen den Fortgang der Geschichte. Die Verfügung einiger über die Arbeitskraft vieler in der Lebensmittelproduktion und die Verfügung der meisten Männer über weibliche Arbeitskraft, Gebärfähigkeit und den sexuellen Körper der Frauen in der Familie. Das widersprüchliche Ineinander bewirkt, dass die Entwicklung des Gemeinwesens zugleich mit der Zerstörung seiner Grundlagen voranschreitet, gestützt und getragen durch Geschlechterverhältnisse. Vereinfacht, solange eine Gesellschaft die Frage ihrer Reproduktion nicht gesellschaftlich geregelt hat, wird Frauenbenachteiligung hartnäckig fortbestehen. Sie ist vielfältig moralisch abgesichert, wie man etwa in den ersten Beispielen am Stammtisch überdeutlich sehen konnte. Es ist so aktuell wie eh und je. Soweit und weil wir marxistisch, was immer auch heißt, marxkritisch arbeiten, denken wir den zentralen Widerspruch kapitalistischer Gesellschaften zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen, ich sage das gleich deutlicher, wobei die Entwicklung der Produktivkräfte in Widerspruch gerät zu den sie einschließenden Verhältnissen, Kurzfassung, der treibende Zweck der Produktion, Mehrwert, Profit zu machen, mit der entscheidenden Grundlage, dass es eine Ware gibt, die mehr hergibt, als man in sie hineinstecken muss, die Arbeitskraft, gibt mehr, als zur eigenen Wiederherstellung nötig ist. Und zwar im Laufe der Geschichte werden immer weniger Arbeitsstunden auf die Produkte wegen der Entwicklung der Produktivkräfte gebraucht. Es hat zwei Folgen. Die Kapitaleigner suchen die Verfügung über die Arbeitskraft und zugleich suchen sie ständig die Produktivkräfte zu entwickeln, die die Anzahl von Arbeit und Arbeitenden verringern. Sie untergräbt also die Springquellen des eigenen Reichtums, den Arbeiter und die Erde. Und damit die Abnehmer der Produkte. Es folgt langfristig die Krise der Überakkumulation wie heute und Kapitalismus als Krisenfolge immer barbarischer, zunächst mit Kolonialismus und der Eingemeindung anderer Produktionsweisen und so weiter. Ich habe gerade bei einem dieser Alternativsuchenden aus Baden-Württemberg, genauer gesagt aus Esslingen, wo wir auch herkommen, gelesen, dass er als IG Metaller ganz lang, bevor irgendein Hightech in sein Werk kam, wie viel hat er gebraucht für die Walze? 6 Stunden für eine relativ komplizierte Walze. Die wird jetzt in 20 Minuten von einem Computer gemacht. Dazwischen, zwischen den 20 Minuten des Computers und den 6 Stunden von ihm, liegen die abgefragten Arbeitsplätze, nicht wahr? Es ist der Reichtum, der an die Arbeitenden nicht zurückgegeben wird. Marx hatte geschrieben, die Menschen gehen Produktionsverhältnisse ein, nämlich sie produzieren das eigene Leben und Fremdes, indem sie sich fortpflanzen. Es ist darum nötig, beides heißt zusammen Produktionsverhältnisse, die Entwicklung der beiden Bereiche zusammen zu studieren, was er in der Folge selten tut. Ich mache das ganz abstrakt und vereinfacht so. Wir denken uns jetzt zurück, dass es die Menschen sind, die ihre Gesellschaft machen und diese Gesellschaft nicht bloß als äußeres Zwangsverhältnis um sie herum steht. Vereinfacht gesprochen gehen wir davon aus, dass Menschsein eine Tätigkeit ist, subjektive Praxis. Die Menschen machen ihre Geschichte, indem sie tätig sind. Zunächst also zwei Arten von Produktion. Sie produzieren ihr Leben, ihr eigenes, indem sie es erhalten und weiterentwickeln, und Fremdes, indem sie Kinder in die Welt setzen. Für beides brauchen sie Mittel zum Leben, die Produktion der Lebensmittel, die am Anfang der Geschichte äußerst beschwerlich und zeitintensiv war. Wir sehen das noch in dritten Welten oder manchmal in Filmen. Suchen sie in der historischen Entwicklung immer zeitsparender zu gestalten. Das nennt sich dann die Entwicklung der Produktivkräfte der Arbeit, verstanden als die Weise, wie mit der Natur umgegangen wird und das Mittel zum Leben gewonnen werden. Verkürzt die Zeit, in der das Lebensnotwendige hergestellt wird. So kann ein Überschuss produziert werden, können neue Erfindungen gemacht werden, die die Zeit der notwendigen Arbeit weiter verkürzen. Das erbringt das äußerst widersprüchliche und auch zwielichtige Ergebnis, dass menschliche Entwicklung Zeit und Raum finden kann. Man muss nicht mehr 16 Stunden einen armen Acker umfliegen, wie der kleine Hans in dem Märchen, um das Nötigste zu erarbeiten, wiewohl wir das in diesem Umfang noch in einigen Ländern der dritten Welt so vorfinden. So können Arbeitskräfte freigestellt werden für andere Aufgaben, eine allgemeine Arbeitsteilung findet statt und es kann Reichtum akkumuliert werden. Der Bereich der Lebensmittelproduktion erweist sich als äußerst dynamisch, er ist Quell von Entwicklung, von Bereicherung, von Entfaltung und vor allem bietet er die Möglichkeit, Profite zu machen, andere für sich arbeiten zu lassen, aus der Verfügung über deren Arbeitskräfte Gewinne zu ziehen. Ich verfolge die Entwicklung dieses Sektors an dieser Stelle nicht weiter, weil das aufs Wunderbarste klar bei Marx im Kapital und auch später gelesen werden kann, sondern ich wende mich dem Bereich zu, der immer nicht vorkommt und den wir Lebensproduktion genannt haben und der heute jetzt versuchsweise, den ich jetzt versuchsweise Lebensreproduktionssektor nenne. Im historischen Verfolg ist leicht studierbar, wie dieser Bereich, der anfänglich das Ziel war, für das die sogenannten Lebensmittel produziert wurden, zum untergeordneten Bereich wurde, dessen Wohlergehen ein Beiprodukt der Entwicklung des jetzt übergeordneten Bereichs der Lebensmittelproduktion wurde. Das gilt in jeder Hinsicht materiell, man verdient dort wenig oder nichts, weil das meiste aus Liebe getan werden sollte, politisch, die Fragen erscheinen als relativ marginal verglichen zu den ernsthaften Dingen der Gesellschaft wie Wirtschaft, Kriege, Banken, Finanzen und so. Und ideologisch, was ist schon eine Hausfrau verglichen zu einem Facharbeiter in einem Industriewerk, ganz zu schweigen von einem Unternehmenschef oder Ähnlichem. Indem also Leben bloßes, fast zufälliges Beiprodukt der Produktion seiner Mittel wird, nennen wir das eine grundsätzliche Verkehrung von Mittel und Zweck, geraten auch Sinn und Ziel des gemeinschaftlichen Lebens in ein seltsames hierarchisches Verhältnis zueinander. Insofern müssen wir für weitere Forschungsaufgaben das Zueinander der beiden Produktionen studieren, im Zeitverbrauch, in Bezug auf die Akteure und ihre Lebensweise. Solange die Gesellschaften diese Fragen ihrer eigenen menschlichen Reproduktion in einer dem Stand der gesellschaftlichen Entwicklung angemessenen Weise nicht gelöst haben, stürzen diese liegen gelassenen gesellschaftlichen Aufgaben hinterrücks als Krisen und Katastrophen auf sie herab. Sie werden in kleinen Teilen als Reformvorhaben in Bildung, Rente, Gesundheitswesen, Familie und so weiter diskutiert. Geldmangel und fehlende Reformwille beklagt. Ihr habt mitgekriegt, dass Westerwelle schon jetzt gesagt hat, wir wollen doch an den Familien etwas mehr sparen und diese 10 Euro fürs Kindergeld, was wir eigentlich vorhatten, doch lieber nicht geben, weil die Unternehmen das Geld brauchen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Es wird also verschoben, ohne dass jemals die Verkehrung der menschlichen Ziele, nämlich die Produktion der Mittel zum Leben, dem Leben selbst vorzuziehen und so dann profitlich zu organisieren, zurückgedrängt wird. Kapitalismus bedeutet also, dass die Fragen der Lebensmittelproduktion jenen der Produktion des Lebens so bestimmend übergeordnet sind, dass die Zerstörung der Lebensgrundlage die Folge ist. In dieser Ordnung der Bereiche besetzen Frauen herkömmlich den der Lebensproduktion, werden sie also zu ungleichen, weniger wichtigen Menschen, die entsprechend anders in der Gesellschaft unterworfen sind, bis in die Persönlichkeitsstrukturen hinein. Es wird für die Frage nach Sozialtheorie, also elementar, die Fragen der Geschlechter einzubeziehen. Geschlechterverhältnisse sind nicht einfach Mann-Frau-Beziehungen, keine Charakterfragen autoritärer oder masochistischer Persönlichkeiten, nicht durch Charakterschulung behebbar. Sie sind selbst als Produktionsverhältnisse zu begreifen. Grundlage ist die Struktur gesellschaftlicher Arbeitsteilung. in der der Bereich der Lebensproduktion als unwesentlich, ich wiederhole das jetzt, weil ich das für das nächste Stück brauche, als nebenher zu erledigen, ausgesondert ist. So konnte er an Frauen vergeben werden, weil sie sich aus viel älterer patriarchaler Unterdrückung kommend quasi natürlich dafür eigneten oder dafür quasi natürlich eigneten. Man kann historisch und aktuell verfolgen, wie diese Logik bestimmt, wie Männer und Frauen zu sein haben, ihr Verlangen, ihre Ziele, ihr Bewusstsein und Verhalten. Man kann studieren, wie dies ideologisch paradox abgesichert ist. Damit meine ich zum Beispiel, also auch widersprüchlich, dass alles, was aus Liebe umsonst getan wird, gesellschaftlich mehr gilt als das schnöde Tun um Geld und zugleich nichts gilt, weil es nichts einbringt. Man kann, wenn man sich dies klar macht, im Übrigen auch sehen, dass hier Selbstveränderung und Gesellschaftsveränderung in eins fallen. Man wird davon ausgehen können, dass das im Wesentlichen so bleibt, solange die Gesellschaft die Frage der menschlichen Reproduktion, also des neuen Lebens und der Erhaltung von Leben und Natur nicht zu ihrer Hauptsache gemacht hat, sondern als zufälliges Abfallprodukt behandelt oder flickenweise in den Prozess der Profitproduktion einbezieht, je nach Konjunktur und Krise. Vereinfacht übersetzt heißt das, es ist elementar für das Begreifen von kapitalistischer Gesellschaft, wie die Reproduktion der Menschen selbst gesellschaftlich gedacht, geplant und durchgeführt wird. Es ist ohne weiteres ersichtlich, dass innerhalb der Profitlogik die Bereiche Menschen und Natur als eine Art Steinbruch vorgesehen sind, als Ressourcen, die ausgebeutet werden. In diesem Zusammenhang gibt es heute auch interessante Widersprüche, die politisch als Vehikel nutzbar sind. Man kann sie zum Beispiel studieren als Zusammenprall vom Selbstverantwortungsdiskurs des Staates. Das ist, was der neoliberale Staat anbietet. Jede kann eine Unternehmerin werden und selber ihre Gesundheit, ihre Bildung und alles managen. Der Selbstverantwortungsdiskurs des Staates und den Ungleichzeitigkeiten der neuen Menschen beider Geschlechts, die je individuell ihre Leben managen. Da gibt es Traditionen, in denen die alten Fürsorgeideale der fordistischen Geschlechterverhältnisse weitergepflegt werden, die immerhin im hegemonialen Block von Kirche, Parteien, Staat und entsprechender Bevölkerung getragen werden und in den Stammtischen. Kurz, man kann mit Empörung von links und von rechts rechnen, wenn staatliche Fürsorge zur Gänze abgebaut und in die Hände jedes Einzelnen gelegt wird, der dann die Freiheit hat, unterzugehen. Aber nehmen wir solche Widersprüche als Hoffnung, klagen wir im Neuen den Verlust an Geschichte ein und erinnern uns, was gewollt war, was gewonnen wurde und was wir brauchen. Dies versteht sich als Anstiftung zur Utopie. Wir brauchen eine Politik, die flexibel ist, die mit Widersprüchen umgehen kann, die rettende Kritik mit Aufbruch verbindet, wie ihn die Gegner neoliberaler Globalisierung als alternative Globalisierung vorantreiben, feministisch, ökologisch, sozial. Die Frage nach den Geschlechterverhältnissen als Produktionsverhältnissen hat den Vorschlag erbracht, den Begriff der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse von ihrer Beschränkung auf die Praxen in der Lebensmittelproduktion zu befreien, beziehungsweise diese selbst als etwas zu denken, das mit Politik und Ideologie verbunden, juristisch verfasst, moralisch formiert und auf allen Ebenen in Geschlechterverhältnissen konfiguriert ist. Das ist also keine Frage der einfachen Arbeitsteilung. Jetzt greife ich wieder die zwei in einem Logik an und durch paritätische Umverteilung an die Geschlechter zu beheben. Die bislang diskutierte Lösung, Reproduktionsarbeit und Erwerbsarbeit gleichmäßig zu verteilen, kann nicht die Lösung sein, sondern diese Teilung selbst ist Teil des strukturellen Problems. Jetzt kommt der letzte Teil vor der Beratung. Passive Revolution und die vier in einem Perspektive. Versuchen wir also der Hartnäckigkeit, mit der sich Frauenbenachteiligung in Erwerbsarbeit und ihre Einschätzung und Entlohnung über Jahrhunderte hält, nochmal anders auf die Spur zu kommen. Wir wenden uns dem so aufdringlichen Befund der Arbeitsteilung im Großen der Gesellschaft zu. Jetzt mache ich etwas theoretisch Riskantes. Wir können das dann wegdiskutieren und ihr habt eine bessere Lösung. Nennen wir also nicht das eine Arbeit, sobald es außer Haus geschieht, und das andere gar nicht oder eben geringschätzig Hausarbeit, wenn es im eigenen Heim stattfindet, sondern fragen, wie eigentlich die menschlichen Tätigkeiten insgesamt zueinander gestellt sind. Bei der Frage nach Geschlecht und Frauenarbeit sehen wir die eigentümliche Positionierung die der Produktionssektor im umfassenden Sinn gegenüber dem der Reproduktion hat. Während es im Letzteren um das Wesentliche menschlichen Lebens, um Geburt und Aufzucht, Sorge für Behinderte und Kranke, für Alte, ja auch um die Wiederherstellung der Natur und der natürlichen Lebensbedingungen geht, erscheint dieser Bereich unter kapitalistischen Verhältnissen als marginal, unwichtig, als Störfaktor oder als hoffentlich abnahmebereiter Konsumbereich. Über ihm bläht sich der Produktionssektor auf, in dem die Lebensmittel hergestellt und organisiert werden und wird bestimmt. Der Produktionssektor wird dominant, weil in ihm Profite gemacht werden, die Ziele kapitalistischen Wirtschaften sind. Zugleich ist kein Leben ohne Lebensmittel. Es gab mal eine feministische Lösung, wir schaffen den ganz ab, den Lebensmittelsektor. Aber es gibt kein Leben ohne Lebensmittel. Insofern bilden die Bereiche einen Trennungszusammenhang. Keiner kann ohne den anderen. Die Grenzen um die Bereiche sind scharf gezogen und bewacht. Man ist entweder zu Hause oder auf Arbeit. Oder wie Marx das sagt, wo man arbeitet, ist man nicht zu Hause. Und wo man zu Hause ist, arbeitet man nicht, sagte Marx zur Analyse der entfremdeten Arbeit und fasste so das Auseinander von Kräfteverausgabung in der Lohnarbeit und Zielfindung im häuslichen Glück. Der Satz regte die Feministinnen auf, weil sie natürlich sehr wohl wussten, dass zu Hause gearbeitet wird, wenn auch nicht so sehr von Männern. Die feministische Kritik aber verfehlte damals, dass der Satz vornehmlich dem Trennungszusammenhang galt. Arbeit sollte so sein, dass man in ihr sich zu Hause fühlen könnte, und das hat zu Hause so, dass sinnvolle Arbeit stattfände. Das hätte beides geändert, die Arbeit und das Heim, und vor allem die Gewohnheit, sie gegeneinander zu setzen. Es hätte also die Durchquerung der Grenzen empfohlen. Der Blick auf das Zueinander, besser die Über- und Unterordnung der Bereiche von Produktion und Reproduktion, kann die Geschlechterfrage und die Hartnäckigkeit der Frauenbenachteiligung in den gesellschaftlichen Verhältnissen verorten und festhalten. Unser Blick hat sich von der Fixierung auf Erwerbsarbeit gelöst, indem auch Reproduktionsarbeit als Arbeit diskutiert wurde. Im Ineinander der Arbeitsarten treten weitere Tätigkeiten in den Blick, die ich jetzt zunächst als eine Art logische Operation, Wolf wird mich hinterher erwürgen, ganz kurz hilfsweise ebenfalls als Arbeit bezeichne, um den Skandal ihrer weitgehenden Nichtbehandlung zu verdeutlichen. Da ist die Arbeit an sich selbst, die Möglichkeit, alle menschlichen Fähigkeiten, die jedem Individuum innewohnen, zu entfalten. Es geht auch darum, das eigene Leben als Kunstwerk zu begreifen und sich nicht einfach in den Konsumbereich abschieben zu lassen, als wäre Konsument eine mögliche Individualitätsform. Die Entfaltung eigener schöpferischer Möglichkeiten ist ein Ziel, das in der Diskussion um Frauenbenachteiligung und Arbeit und Lohn überhaupt nicht vorkommt. Und doch weiß ein jeder, dass die Geschichtsbücher wimmeln, jetzt kommt ein Zitat von Rosa Luxemburg, von den Taten und Künsten großer Männer, nicht von Frauen, und wundert sich nicht genug und weiß auch auf den zweiten Blick, dass die Überforderung, die durch das leicht gesprochene Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das sozialdemokratische Erbe in der CDU entsteht, auf jeden Fall dazu führt, dass an so etwas wie kreative, künstlerische Betätigung wie Geige oder Klavierspielen oder Malen, Tanzen oder Dichten, Theaterspielen oder Singen und so weiter nicht einmal zu denken ist. Das ist Luxus. Vom lebenslangen Lernen schon gar nicht zu sprechen. Wir wollen es skandalisieren, dass so viele Menschen, insbesondere weibliche, ihr Leben nicht wirklich ausschöpfen können. Dass diese Bereiche getrennt wahrgenommen und ihre Grenzen geschützt werden, dafür sorgt umfassend die einschneidende Trennung, die der Politik vom übrigen gesellschaftlichen Leben. Dass die Gestaltung der Gesellschaft eine eigene arbeitsteilige Funktion ist, ein Geschäft für Spezialisten, in das sich die kleinen Menschen nicht einmischen sollten, fällt spätestens in der Weltwirtschaftskrise als ungeheuerliche Trennung und praktisch als Katastrophe in das Leben der Einzelnen. Die Trennung also der Ökonomie von der Politik, als hätte das eine mit dem anderen nichts zu tun, ist Grundlage, dass die vielen Menschen in einer Gesellschaft leben, für die sie unbefugt sind und deren Ungerechtigkeiten sie also passiv ertragen müssen. Dass dies nicht so bleibt, dafür ist nachhaltige Umordnung in allen vier Bereichen angesagt. Das habe ich im Projekt Die Vier in einem Perspektive ausgearbeitet. Dass Politik heute vom Standpunkt von Frauen heißt, die vier Tätigkeitsbereiche zusammenzufügen, die Grenzen zwischen ihnen einzureißen, die entsprechenden Haltungen zu ändern. Das betrifft alle. Also die Arbeit der Erstellung der Lebensmittel im weiteren Sinn, die heute in der Form der Lohn- und oder Erwerbsarbeit geregelt ist, die zugleich den Anteil am gesellschaftlichen Reichtum sichern soll. Dies also ebenso als Menschenrecht zu behaupten, wie die Teilhabe an der Arbeit an Menschen und Natur, heute als Lebensreproduktionsarbeit zu bezeichnen, und die Entwicklung eigener vielfältiger Fähigkeiten als Anstrengung, das ist also auch ein Menschenrecht, das zweite. Das dritte, die Entwicklung eigener vielfältiger Fähigkeiten als Anstrengung und als Genuss und vor allem, dritter Bereich, die politische Betätigung, vierter. Das Modell ist ein Eingriff ins Zeitregime der alltäglichen Lebensweise, in die Vorstellung von Gerechtigkeit, die auf die Teilung der Gesamtarbeit bezogen ist, ins Konzept der Menschenwürde, die sich auf erfülltes Leben bezieht und aufhört, eine bloß moralische Kategorie zu sein, und in die Vorstellung von Demokratie, die nicht auf der Basis von bloßer Stellvertreterpolitik denkbar sein soll, sondern als Beteiligung aller am politischen Leben der Gesellschaft. Das Konzept ist selbst eine Aneignung und Fortentwicklung von Rosa Luxemburgs revolutionärer Realpolitik. Es verbindet eine Perspektive, das integrierte Leben in allen vier Bereichen, mit alltäglicher Realpolitik. Insofern erhöht es die politische Handlungsfähigkeit in den Tageskämpfen um Reformen und verändert sie durch Ausrichtung auf die umfassende Perspektive. Vor allem arbeitet es gegen die Gewohnheit, die bürokratisch fixiert ist, Politik in einzelne Ressorts aufzuteilen und sich dann gelähmt in einem jeden abzustrampeln und nicht zu erkennen, dass es gerade diese Aufteilung ist, die herrschaftssichernd die Fantasie totschlägt und alle Aufbruchsenergien einsperrt. Ich sage euch das an einem Beispiel, dann merkt ihr das sofort, um das auszuprobieren, Familienpolitik zum Beispiel, gepaart mit Jugend und Sport. Oder Arbeitspolitik ohne Lebensweise, Hartz IV, 1-Euro-Jobs und Arbeitsämter. Selbstentwicklung kommt bestenfalls als Bildungspolitik in den Blick, verstellt durch Bologna, obwohl das ein schöner Entwicklungsort ist, da wesentlich für Heranwachsende und neuerlich immerhin manchmal für Senioren, die ansonsten Rentenpolitik brauchen und wo die Verlängerung der Arbeitszeit und die Verkürzung der Rente das Thema ist. Alle diese geradezu maßlos mutwilligen Einschränkungen der einzelnen Ressorts, behaupte ich also, sind Fantasietotschläger. Vom Standpunkt des gesamten Lebens und seiner menschlichen Führung wird in der Politik um Arbeit, ich gehe jetzt die Stationen durch, die Leitlinie, die notwendige Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit für alle auf ein Viertel der aktiv zu nutzenden Zeit. Nehmen wir der Einfachheit halber an, es seien 16 Stunden am Tag, können wir uns nicht mehr als 4 Stunden in der Erwerbsarbeit leisten, weil wir noch die anderen drei Teile haben. Perspektivisch erledigen sich auf diese Weise Probleme von Arbeitslosigkeit. Wir haben dann weniger Menschen als Arbeitsplätze, mitsamt Prekariat und Leiharbeit. So gesprochen gehen alle einer Teilzeitarbeit nach, beziehungsweise der Begriff hat aufgehört, etwas sinnvoll zu bezeichnen. Und wir können uns konzentrieren auf die Qualität der Arbeit, ihre Angemessenheit an die menschliche Verausgabung ihrer Fähigkeiten. Das ist ja auch klar, dass die jetzige Krisenzeit und die ständig wachsende Arbeitslosigkeit einen unglaublichen Rollback in die Diskussion um die Humanisierung der Arbeit gebracht hat. Hauptsache, es kommt überhaupt ein kleiner Job raus, den man kombiniert mit anderen zum Überleben nutzt. Das ist in 30 Jahren völlig verschlissen, was da schon mal an Diskussionen war. Also die Qualität der Arbeit und ihre Angemessenheit an die menschliche Verausgabung ihrer Fähigkeiten. Für die Lebensreproduktionsfamilienarbeit bedeutet dies zuallererst eine Verallgemeinerung. So wie niemand aus der Erwerbsarbeit ausgeschlossen kann, so auch nicht aus dieser Arbeit. Alle Menschen, Männer wie Frauen, können und sollen hier ihre sozialen, menschlichen Fähigkeiten entwickeln. Sie widmen sich der Arbeit an sich selbst und an anderen Menschen, was wir als das Menschliche am Menschen zu nennen gewohnt sind. Und was Marx dazu brachte, mit Charles Fourier zu erkennen, dass der Grad der weiblichen Emanzipation das natürliche Maß der allgemeinen Emanzipation sei, weil hier im Verhältnis des Weibes zum Mann, des Schwachen zum Starken, der Sieg der menschlichen Natur über die Brutalität am evidentesten erscheint. Und weil Wenn auch die Schwächeren im gleichen Maße wachsen können, das wahrhaft Menschliche erfordert ist, wozu auch die Liebe gehört. MEW 40. Es ist der Sinn der vier in einem Perspektive, die Verknüpfung der Bereiche als notwendige Grundlage einer emanzipatorischen Politik zu fassen. In dieser tauchen die Frauen anders auf als üblich, diesmal an Schlüsselstellen. Die Perspektive kann derzeit vom Frauenstandpunkt gesprochen werden, weil sie es sind, die den Lebensreproduktionsbereich, also den Standpunkt des Lebens, so wichtig nehmen, dass sie ihn bei der Planung des eigenen Lebens nicht vergessen können. Sie sind es zugleich, die den Erwerbsarbeitsbereich nicht so wichtig nehmen, dass sie ihn allein für das Zentrum halten können. Es ist dringlich, dass sie mit der Selbstaufopferung aufhören und ihre eigene Entfaltung in eigene Hände nehmen. Und sie müssen sich in die Politik einmischen, weil sie für die Gestaltung ihres und anderer Leben den Staat von unten nach oben umkehren müssen, wie Brecht das sprach. Keiner der Bereiche sollte ohne die anderen verfolgt werden, weil jeder für sich, wie auch Rosa Luxemburg sagt, reaktionär wird. Das kann man ganz leicht verfolgen. Wenn man die Politik für Mütter macht, wird es reaktionär. Wenn man die Politik der Entfaltung der Fähigkeiten nur für Einzelne macht, gibt es diese Elite- und Exzellenzuniversitäten. Wenn man nur die gewerkschaftliche Politik verfolgt, arbeitet man für die Stammbelegschaften und vergisst das Prekariat und die vielen Leiharbeiten und Migranten und sonst was. Und wenn man nur die Politik auf die Politik hauptberuflich Machenden beschränkt, ist es auch reaktionär, weil es keine Demokratie geben kann, ohne dass alle sich beteiligen. Das ist also kein Nahziel, nicht hier und heute durchsetzbar, doch soll es als Kompass dienen für die Bestimmung von Nahzielen in der Politik, Maßstab für unsere Forderungen, Basis unserer Kritik, als Hoffnung, als konkrete Utopie, die alle Menschen einbezieht und die endlich, jetzt kommt noch ein Marx, die Entwicklung jedes Einzelnen zur Voraussetzung für die Entwicklung aller werden kann. Jetzt kommt die Rätselfrage an euch, beziehungsweise die Arbeitsfrage an euch. Ich komme nochmal an den Anfang zurück, zum explosiven Verhältnis von Küche und Staat. Brecht hat auf den Lenin zugeschriebenen Satz, die Köchin soll den Staat regieren, gesagt, er hatte so zugleich eine Veränderung des Staates wie der Köchin im Auge. Aber man kann auch daraus die Lehre ziehen, dass es vorteilhaft ist, den Staat als eine Küche, die Küche aber als einen Staat einzurichten. Ich nehme das jetzt auf in den Vorschlag, in die Diskussion um die Politik in der Krise, das von der These, dass Geschlechterverhältnisse Produktionsverhältnisse sind, fundierte Projekt der Vier-in-Einem-Perspektive einzubringen. Und daraus folgt, wir stellen uns nicht die Probleme der Regierung. Sollen wir so oder so oder so das machen? Wir entwickeln eine Politik, in der wir als Akteure vorkommen, nicht bloß als Opfer. Zum Beispiel Elemente von Hegemoniepolitik und Kämpfen im Alltag mit Stammtischen. Im Stellungskrieg, wie Gramsci das gesagt hat, die Frage verschiebt sich für uns also, wie können wir Hegemonie gewinnen für ein Projekt wie die Vier-in-Einem-Perspektive? In einem umfassenden Projekt der Linken. Wir konkretisieren das auf die einzelnen zueinander gehörenden Bereiche in dieser umfassenden Perspektive in jeweils verknüpften einzelnen Schritten. Und jetzt meine Probe mit euch. Da wir in der Situation einer Minderheit sind, alle Linken sind in der Situation einer Minderheit, können wir ja gar keine Mainstream-Politik machen und auch nicht dort Anleihen machen, sondern wir müssen anders subversiv vorgehen, auch im Ringen um Hegemonie subversiv vorgehen. Das heißt, wir müssen so arbeiten, dass feste, eingerostete Vorstellungen in Bewegung geraten und ein jeder selbst denken und verändern muss. So. Meine Frage an euch und Vorschlag. Die Weltwirtschaftskrise lehrt uns das Fürchten. Die Meldungen über mehr und mehr Arbeitslose füllen täglich die Nachrichten. Bei uns in Baden-Württemberg sind das dann immer 4.000 und 6.000 und so. Die Angst schleicht sich in die Herzen der vielen. Wann trifft es uns? Dabei hält die Regierung fest an einem Arbeitsmodell, das von einem 8-Stunden- oder mehr Tag ausgeht, ohne dass für alle ein solcher 8-Stunden- oder mehr Arbeitstag überhaupt vorgesehen ist. Was haltet ihr von der Losung? Teilzeitarbeit für alle. Die Losung scheint das Elend der Teilzeitarbeiterinnen für die gesamte Gesellschaft zu beschwören. Zu wenig Geld, keine Sicherheit, keine Anerkennung, keine Aufstiegsmöglichkeiten. Wenn man es mit Gewerkschaftlern diskutiert, wissen die das alles, dass das mit Teilzeitarbeit verbunden ist und sind dagegen. Sondern fordern das Recht stattdessen auf einen guten Erwerbsarbeitsplatz, von dem man gut leben kann. Meine Frage lautet, wollen wir denn wirklich diesen 8-Stunden-Erwerbsarbeitstag? Ausgepowert und abgeschlafft am Abend, keine Zeit für Familie und Freunde, für Kultur und schöpferische Muße, schon gar nicht für Politik. Wollen wir das? Und was machen die anderen, die alle diesen Platz nicht kriegen? Teilzeitarbeit für alle macht es nötig, dass wir die Rechte und die Sicherung und die Bezahlung der Teilzeitarbeitenden einklagen und dass wir bezweifeln, dass Vollzeitarbeiter zu sein ein Glück ist. Wir fordern also eine radikale Verkürzung des Erwerbsarbeitstages, eben Teilzeitarbeit für alle. Und das würde dann die neue Vollzeit sein, auf die zudem jeder ein Recht hat, als Menschenrecht. Und das würde ja funktionieren. Und was wir also tun müssen, und die Frage geht jetzt an euch, wäre, hat diese Losung Teilzeitarbeit für alle genügend Dynamik, dass wenn man sie in die Diskussion bringt, sie den Minderwertigkeitsdiskurs überwinden kann zugunsten einer wirklich tollen hegemonialen Politik, in der alle diese Elemente thematisiert werden können und auch natürlich als eine Zusatzhilfe. Diese jetzige Vollzeitarbeit war auch mal Teilzeitarbeit. Warum sollte man das nicht weiter treiben angesichts der enormen Entwicklung der Produktivkräfte, wo alle diese vielen, vielen Vollzeitarbeiter gar nicht mehr nötig sind? Es ist also die Frage an euch, ginge das? Wie könntet ihr das unterstützen? Und welche anderen Losungen gibt es in dem Kontext und überhaupt sämtliche Fragen? Und dann höre ich jetzt auf.